Die Landwirtschaft weiß jetzt, in welche Richtung sie sich zu betätigen hat. Bisher hieß es immer, bau dies nicht zu viel und bau jenes nicht zu viel, denn du überfüllst den Markt. Aber niemand sagte dem Bauern, was er stattdessen bauen sollte. Jetzt sehen wir alle, ohne viel Worte, die großen Produktionsziele, mehr Futtermittel, mehr Fette. Ein weiteres Ziel ist schon abgesteckt. Es gilt einen Angriff auf die ungeheure Abhängigkeit Deutschlands von den fremden Textilrohstoffen zu führen. Das Arbeitsfeld, das hier vor uns liegt und auf dem sich heute schon in verstärktem Leinanbau viele Hände rühren, ist ein ungeheures.